Kapitel 07. Die wahre Bedeutung von 1. Petrus 2,24. Bevor wir weitermachen, möchte ich diese Wahrheit sehr, sehr deutlich machen: Wir haben völlig übersehen, was Gott meinte, als er sagte, du bist geheilt worden. Als Gott in 2. Mose 15 sagte, ich bin der Herr, der dich heilt, meinte er damit nicht nur die Heilung ihrer Körper. Als er in Jesaja 53,5 sagte, und durch seine Striemen sind wir geheilt, meinte er nicht nur die Heilung unseres Körpers. Und als er in 1. Petrus 2,24 sagte, ihr wurdet geheilt, meinte er damit ebenfalls nicht nur die Heilung unseres Körpers. Weil wir unsere Vereinigung mit Christus nicht vollständig verstehen und uns des Fluches immer noch so sehr bewusst sind, haben wir Gott als unseren Heiler so gesehen: er heilt mich, wenn ich krank werde, aber das ist nicht das, was Gott meinte, als er sagte, ich bin Jahwe Rapha. Gottes Version davon, dass er dein Heiler ist, bedeutet nicht nur, dass er dich heilt, wenn du krank wirst, sondern dass er dich von der Ursache des Problems geheilt hat, damit du nie wieder krank wirst. Gott sagte den Israeliten, wenn ihr alles tut, was ich euch sage, werdet ihr nie wieder krank werden, denn ich bin der Herr, euer Heiler unter dem neuen Bund, zeigt uns 1. Petrus 2,24, dass der neue Bund der Heilung noch besser ist. Er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die Sünden und leben für die Gerechtigkeit. Durch seine Wunden seid ihr geheilt, 1. Petrus 2,24. Schauen wir uns das einmal genauer an. 1. Jesus hat unsere Sünden getragen. Jesus hat sich um das Sündenproblem gekümmert, das die Ursache für alle Probleme, einschließlich der Krankheiten, war. Durch sein Opfer versetzte er uns in die Lage, eine neue Verbindung einzugehen. Wir sind nicht mehr mit dem ersten Adam verbunden, sondern mit dem verherrlichten Christus, der zu Rechten Gottes sitzt. 2. Wir sind der Sünde gestorben. Als Jesus starb, starben auch wir. Wir identifizieren uns mit seinem Tod. Wenn wir uns mit seinem Tod identifizieren, müssen wir uns auch mit allem identifizieren, wofür er gestorben ist, wozu auch Krankheit und Gebrechen gehören. Wir sind nicht länger Sklaven der Krankheit, sie kann uns nicht mehr sagen, was wir tun sollen. Jesus ist der Ursache der Krankheit gestorben, also sind wir es auch. Der Sünde zu sterben, bedeutete, der Ursache aller Krankheiten und Leiden zu sterben. 3. Wir leben für die Gerechtigkeit. Jesus wurde zur Sünde, damit wir die Gerechtigkeit Gottes in Christus werden. Gerechtigkeit ist die neue Position, die wir haben. Durch die Ungerechtigkeit waren wir mit dem ersten Adam verbunden, wo der Tod herrschte. Die Gerechtigkeit hat uns mit Christus verbunden, wo das Leben fließt. 4. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Heilung ist die automatische Folge der Gerechtigkeit. Wenn die Sünde beseitigt wird, ist Heilung das Nebenprodukt. Wir haben den Satz, durch seine Wunden seid ihr geheilt, als die Bibelstelle angesehen, die ich zitieren muss, wenn ich krank bin, damit ich meine Heilung erhalte. Gott sagt dir aber nicht, was du empfangen musst, sondern dass du aufgrund der Gerechtigkeit nicht mehr mit der Ursache des Problems verbunden bist. Die Gerechtigkeit hat dich von der Ursache der Krankheit geheilt, sie heilt dich nicht nur, wenn du krank bist. Verstehst du das? Wir haben eine mächtige Wahrheit genommen und sie mit verfluchtem Denken entwertet. Die meisten Christen, die 1. Petrus 2,24 lesen, werden sagen, dass durch seine Wunden seid ihr geheilt von geistlicher Heilung spricht. Diese Definition habe ich schon seit Jahren von allen Kritikern gehört. Obwohl sie falsch liegen, ist ein bisschen Wahrheit dabei. Zunächst einmal ist es so, dass es so etwas wie geistliche Heilung nicht gibt. Jesus hat nicht unseren Geist geheilt, sondern er hat uns brandneu gemacht. Aber die Heilung, von der Gott spricht, ist geistlicher Natur. Warum ist das so? Weil Krankheit tatsächlich etwas Geistliches ist, das sich körperlich manifestiert. Ich weiß, das mag schwer zu begreifen sein, aber es ist wahr. Hast du schon einmal gesehen, dass eine tote Person mit einer Krankheit kämpft? Nein. Weißt du, warum? Weil sie für die Krankheit tot ist. Tote Menschen sündigen nicht und werden nicht krank. Warum? Weil sie tot sind. Vergiss nicht, dass Sünde die Ursache des Problems ist. Wenn du für die Sünde tot bist, wie es in 1. Petrus 2,24 heißt, dann bist du auch für die Nebenwirkungen tot. Das hört sich vielleicht dumm an, aber du musst dir klar machen, dass Sünde etwas Geistliches ist, und wenn Sünde geistlich ist, dann sind auch die Nebenwirkungen geistlich. Wenn Sünde etwas Geistliches ist, dann ist auch Krankheit etwas Geistliches. Wenn jemand stirbt, stirbt er in Wirklichkeit nicht, der Körper stirbt, die Person verlässt einfach ihren Körper. Doch in dem Moment, in dem die Person ihren Körper verlässt, hört die Krankheit auf zu leben und zu wachsen. Es ist eine medizinische Tatsache, dass bei jemand, der an Krebs erkrankt ist, der Krebs aufhört zu wachsen, wenn er stirbt. Weißt du, warum? Weil der Geist des Menschen verschwunden ist und Krankheit etwas Geistliches ist. Wenn der Mensch stirbt, stirbt auch die Krankheit. Die Person, die dem Körper und der Krankheit Leben gegeben hat, ist jetzt weg. Ich erinnere mich, dass ich vor einigen Jahren eine Reise nach Kenia unternommen habe, um einige aktuelle und ehemalige Medizinmänner zu interviewen. Der Grund dafür war einfach der, dass ich glaube, dass die geistliche Dimension der Engel auch die geistliche Dimension der Dämonen ist. Diejenigen, die sich mit Zauberei beschäftigen, wirken trotzdem in der geistlichen Dimension, obwohl es absolut dämonisch ist. Wenn wir ehrlich sind, haben die meisten, die sich mit Zauberei beschäftigen, größere spirituelle Erfahrungen als die Christen, das sollte nicht der Fall sein. Aber im Laufe der Jahre habe ich Kenia viele Male besucht, und ich wusste, dass die Macht, mit der einige dieser Männer agierten, sehr real war, es war eine dämonische Macht und eine falsche Macht, aber dennoch eine reale Macht. Ich wollte ihre Ansichten und Gedanken über die geistliche Welt wissen, und deshalb habe ich eine Woche lang Interviews mit ihnen geführt. Ein bestimmter ehemaliger Medizinmann war errettet worden und nun Bischof über 9 Gemeinden in Kenia. Ich fragte ihn nach seiner Sichtweise von Krankheit, und er sagte ein paar Dinge, die mich wirklich umgehauen haben. Er sagte, Schat, du musst zuerst erkennen, dass Krankheit etwas Geistliches ist. Ich sagte ihm, dass ich das sehr wohl glaube und es in der Bibel so steht, dass aber die meisten amerikanischen Christen ihm widersprechen würden. Er lachte und wiederholte, ja, aber Krankheit ist geistlich, deshalb können wir Menschen krank machen und die Krankheiten in ihnen verändern. An diesem Punkt wurde ich aufmerksam. Er sagte, wenn Menschen zu mir kamen und Heilung suchten, konnte ich sie nicht heilen. Satan kann niemanden heilen. Aber wenn sie zum Beispiel wegen Krebs zu mir kamen, änderte ich die Krankheit einfach in Diabetes. Sie fühlten sich besser und der Arzt bestätigte sogar, dass der Krebs verschwunden war, aber ein paar Wochen später zeigten sie Symptome von Diabetes oder einer anderen Krankheit, in die wir sie umgewandelt haben. Sie dachten, wir hätten sie von der ersten Krankheit geheilt, also kamen sie wieder zu mir und ich nahm ihr Geld und änderte sie wieder in eine andere Krankheit um. Ich saß ganz perplex da und fragte, wie ist das möglich? Er sah mich an und sagte ganz ruhig, aber streng, Schat, ich habe dir gesagt, dass Krankheit etwas Geistliches ist. Wir sehen Krankheit im physischen Bereich, aber sie ist eigentlich eine geistliche Sache, und davon spricht 1. Petrus 2, 24. Es geht hierbei um eine geistliche Heilung in dem Sinne, dass Gott uns von der geistlichen Ursache, der Sünde, geheilt hat, damit wir nicht die körperlichen Erscheinungsformen der Krankheit erfahren müssen. Wenn das Problem der Sünde gelöst ist, dann ist auch das Problem der Krankheit gelöst. Jesus wurde zur Sünde und zur Krankheit und starb für sie. Als wir mit Christus gestorben sind, sind wir für das gestorben, wofür er gestorben ist. Weil wir ungerecht waren und in der Sünde lebten, konnte die Krankheit ungehindert wirken, wir aber sind der Sünde gestorben und wurden gerecht. Was hat die Gerechtigkeit für uns getan? Sie hat uns von der Ursache des Problems geheilt, der Sünde. Weil wir von der Ursache des Problems geheilt sind, ist das Problem kein Problem mehr. Gerechtigkeit macht dich unantastbar. Gerechtigkeit trennt dich von der Sünde. Gerechtigkeit ist die neue Verbindung, in der nur noch Gnade und Leben fließen. Deine Errettung macht dich unantastbar für alle irdischen Übel. Wir haben 1. Petrus 2, 24 unter dem Gesichtspunkt gelehrt, dass Heilung etwas ist, das zur Verfügung gestellt wird, damit man gesund wird, nachdem man krank geworden ist, das entspricht einer Krankenversicherung. Gott hat uns aber keine Krankenversicherung gegeben, weil unser Bund Krankheit unmöglich macht. Das Evangelium der Heilung ist keine Krankenversicherung, sondern eine Krankheitsprävention. Heilung ist kein Versprechen, sondern Realität. Weil Jesus die Strafe zu unserem Frieden auf sich genommen hat, sind wir geheilt. Das Problem der Sünde ist kein Problem mehr, und damit ist auch Krankheit kein Problem mehr. Gottes Version von durch seine Wunden seid ihr geheilt bedeutet, dass du nicht mehr krank werden kannst, weil du von der Ursache geheilt wurdest. Es ist die Realität des neuen Bundes, dass du der Krankheit gestorben und somit in Christus unantastbar bist.